Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Twitter, Facebook und Telegram, alles schon gesperrt im Iran und jetzt soll Instagram auch noch verboten werden. So hat es zumindest gestern die iranische Staatsanwaltschaft angekündigt. Mit der Begründung, unmoralische und obszöne Inhalte bei Instagram. Warum das im Iran tatsächlich zu einem Jobproblem werden kann und zwar nicht nur für Influencer, das erzählt uns jetzt Nathalie Amiri, die ist Iran-Korrespondentin der ARD und jetzt bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen, Nathalie. Guten Morgen. Instagram hat moralische, verwerfliche, obszöne Inhalte, soll deshalb gesperrt werden, heißt es von der iranischen Staatsanwaltschaft. Warum soll das jetzt passieren und warum war das bisher überhaupt kein Problem? Na, also zum einen, weil es einen Machtkampf im Iran gibt. Man sieht ja die Islamische Republik immer so von außen als einen Klotz von bärtigen Männern, die alle dasselbe wollen. Das ist nicht so sehr der Fall. Da gibt's wirklich die Hardliner und dann gibt's die Reformorientierteren. Und die haben eben nur noch die Möglichkeit, auch über diese Instagram-Plattform ihre politischen Inhalte zu posten, genauso wie die Opposition, die im Ausland ist. Und das ist ein ganz großer Teil der Beweggründe, sagt man, warum jetzt die Offiziellen und dahinter stehen die Hardliner das Ganze sperren wollen und verbieten wollen. Du sagst, es gibt im Iran zum Beispiel, es gibt eine Cyberpolizei im Iran und weil du vorher angesprochen hast, anstößige Inhalte, das ist natürlich eine Definitionssache. Ne? Also vor ein paar Wochen hat ein Mädchen auf ihrem Instagram-Account getanzt ohne Kopftuch. Die wurde dann verhaftet und im Staatsfernsehen vorgeführt aufs Derbste. Also das ist auch eine Definitionssache, was ist anstößig, was nicht. Natürlich, aber dass das im Iran anders beurteilt wird als in zum Beispiel Mitteleuropa, das hat man ja schon mal mitbekommen. Jetzt hast du gesagt, wenn Instagram verboten wird, dann verlieren tausende junge Iraner ihren Job. Warum? Ja, auf Instagram gibt's es gibt keine genauen Zahlen, aber ungefähr 24 Millionen bis 30 Millionen Nutzer im Iran. Das heißt, das ist einfach wirklich so eine separate Handelsplattform auch geworden. Wahnsinnig viele Menschen, die einfach kein großes Geld hatten, um zu investieren in ein Business, haben dort ihr kleines Business gestartet. Entweder sie verkaufen dort ihren Kuchen. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Monaten eine Frau gefilmt, die sich nicht mehr die Ladengebühren in Teheran leisten konnte und dann gesagt hat, okay, wir gehen auf Instagram. Da haben sie natürlich dadurch eine viel größere Reichweite und dadurch eine Möglichkeit gehabt, auch viel zu verkaufen. Genauso wie Waren aus dem Ausland, die im Iran entweder verboten sind oder viel zu teuer, wie irgendwelche Brillen von Luxus. Oder für Frauen war es eine Möglichkeit, die von zu Hause aus sich etwas dazu verdienen wollten. Also es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die dadurch ihren Job verlieren. Deswegen ist es auch mit einer der Gründe, warum Präsident Rouhani hier eigentlich den Menschen immer versprochen hat, vom Beginn an seiner Amtszeit, dass er dass sein Kommunikationsminister nicht den Finger auf den Filterknopf legen wird. Und dann steht er natürlich jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand, denn die Hardliner haben ihm auch das Versprechen jetzt, Aber dann ist jetzt in den nächsten Wochen ist jetzt sozusagen der Machtkampf zu erwarten zwischen den Reformern rund um Rouhani und den Leuten rund um die Staatsanwaltschaft, die Twitter gerne abspalten würden. Instagram gerne abschalten würden. Also es gibt auch jetzt diese Meldungen, dass es dieses Urteil schon länger gibt und nicht erst seit gestern. Das ist typisch für den Iran, dass man erstmal so eine Meldung spreadet und dann danach schaut, wie ist denn die Reaktion, wie reagieren alle Seiten, wie reagiert die Bevölkerung und irgendwann gewöhnt sich die Bevölkerung auch an diese Meldung, Instagram ist gesperrt und dann ist es nicht mehr so ein Wow-Effekt. Ja? Also es ist auch, es hat auch so psychologische, ich weiß nicht, wie man das nennt, psychologische Kriegsführung, psychologische, politische Führung. Das passiert im Iran ganz, ganz oft, dass man dann eine Meldung wieder zurücknimmt und dann wieder sagt, nein, eigentlich gibt es dieses Urteil ja schon lange, wir haben es nur noch nicht ausgeführt und in diesem Stadium befinden wir uns gerade im Iran und jetzt muss man schauen, also ich gehe davon aus, dass sie letzten Endes geschlossen wird und dann diese wirklich Tausenden von Menschen ihren Job dadurch auch verlieren und aber auch eine Kommunikationsplattform und Möglichkeit für die Menschen im Iran dadurch einfach abhanden kommt. Eine der wenigen, die es noch gab überhaupt, nachdem Twitter, Facebook und Telegram schon abgeschaltet sind. Die iranische Staatsanwaltschaft hat angekündigt, Instagram auch noch abzuschalten. Informationen dazu von der Iran-Korrespondentin der ARD, von Nathalie Amiri. Danke fürs Gespräch und guten Tag für dich. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?